Deutschlandfunk. Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sareh Hushyori Kho. Lichtspiel erzählt die Geschichte von G.W. Pabst. Das war ein österreichischer Filmemacher, der in den 1920er und 30er Jahren gedreht hat. Er hat in der Weimarer Republik Filme gemacht, in den USA. Einige davon waren mehr und andere weniger erfolgreich, manche mit bekannten und manche mit eher unbekannten Namen. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland wird er ins Ministerium zitiert. Er soll für die Nazis Filme drehen. Lichtspiel basiert auf dem Roman von Daniel Kehlmann. Es ist eine Geschichte über Kunst und Propaganda in einer Diktatur, über Kooperation mit dem Regime und Nischen des Widerstands. Herr Wilczek, bitte kommst doch mit. Die Sendung hat schon angefangen. Rosenzweig, ich bin der zuständige Redakteur. Zuständig? Wofür? Für die Sendung. Welche? Was gibt's Neues am Sonntag? Das weiß ich nicht. Die Sendung. Was? So heißt die Sendung. Was gibt's Neues am Sonntag? Ja. Wer ist denn der Sänger da? Wir wünschen dir, liebes Österreich, einen schönen guten Morgen. Wir sind so frei. Guten Morgen, meine Damen, guten Morgen, meine Herren. Grüß euch, die Mabel. Servus, die Buen. Eine besondere Freude ist das, dass der Franz Wilczek bei mir ist. Mein lieber alter Freund. Kennen wir uns? Ich bin ein bisschen vergesslich, aber... Lieber Franz. Konrad. Heinz Konrad. Ah, jetzt mach ich wieder. Regisseur ist er und so schöne, lustige Filme hat er gedreht, die uns alle Freude gemacht haben. Gustav und die Soldaten. Der Peter tanzt mit allen. Jetzt fängt ein neues Leben an. Gearbeitet hat er mit allen Publikumslieblingen. Nach links, nach rechts, ich bin ein Mann, doch alle Wege waren schön. Köstlich, der Peter Alexander, das ist ein ganz großer. Ja, da gab's einmal diese eine junge Schauspielerin, diese... Jedenfalls hat die nur den Text für den ersten Tag gelernt. Und wie der Peter sie angeschaut hat, hat er gesagt, liebes Fräulein, mit dem Text lernen ist das wie mit den Pferden. Wollen Sie wissen, warum? Warum? Warum was? Na, mit den Pferden. Wie? Mit den Pferden? Na, der Peter ist jedenfalls ein ganz großer. Ganz krank vor Neid müssen Sie jetzt sein im Heim, was mich hier im Fernsehen sehen. Besonders der Grahler und diese dumme Einzinger. Wie bitte? Ich sagte, der Franzl Wilczek ist er erst spät selber Regisseur geworden. Vorher war er der Assistent von G.W. Pabst, ein Großmeister. Eine große Legende. Ich habe ihn auch gekannt, aber keiner hat ihn gekannt wie du. Das ist die Garbo, die hat er für den Film entdeckt. Ich bin erst später dazugekommen, 1941 bei Komödianten. Kennengelernt haben wir uns am Set von... Also ein Jahr vorher. Da war Pabst gerade zurückgekommen aus dem Exil, um wieder Filme auf Deutsch zu drehen. Du wurdest sein neuer Assistent. Ja, ja. Hat er dir erzählt, warum er damals zurückgekommen ist? Er war ja schon in Amerika. Und dann war er wieder hier und drehte Filme für, also für... Im Heim sind sie sicher alle krank vor Neid. Franzl? Was? Wie war er denn so, der G.W. Pabst? Ich will Papst. Lichtspiel. Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann. Folge 1. Papst kam es vor, als wäre er in ein koloriertes Foto geraten. Der Mann am Pool, dessen Name er vorher nicht verstanden hatte und jetzt war es zu spät zum Nachfragen, sah ihn an, ohne die orange getönte Brille abzunehmen. So, this is a great project, right? It's going to be huge. It's going to be a huge success. It's a very elaborate, right? And we have a very talented young actor, not very well known yet. That's all a question of time, I'd say. Papst nickte. Was sollte er sonst auch tun? Seitdem er in Hollywood angekommen war, kämpfte er darum, sich nicht anmerken zu lassen, wie schlecht sein Englisch war. Großartig. Ja, ist großartig. Ist great. Ist great. I really am happy about this meeting. I did a lot since I leave my country in French, France. Together with a great singer, you know. Yeah, we were really amazed by that one. What? Well, excellent, really excellent. I mean, Metropolis was such a masterpiece. Oh. No. No, no. It's not for me. Oh, very good, Will, very good. We really appreciate your modesty. Papst brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass das ein Stichwort war. Modesty, Bescheidenheit. Er richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf die orange schillernden Brillengläser, in denen sich der Pool und sein eigenes schwitzendes Gesicht spiegelten. Also gut, I have an idea. It's big, great, very great. A ship, luxury, on open sea. Suddenly, war has been declared. Lot of conflict, passengers everywhere, violence too. Big tension, very big tension. Papst hatte gehofft, sein Englisch würde besser werden, sobald er ins Reden kam, aber das geschah nicht. Und dabei war das wirklich eine gute Idee. Auf kleinstem Raum konnte man das Zerbrechen einer Zivilisation zeigen. Elegante Menschen aus der ganzen Welt, eben noch in distinguierter Eintracht, aber auf einmal schleicht sich Misstrauen ein. Streit bricht aus, Fraktionen bilden sich, Menschen verfallen wahnhafter Wut. A man running over the ship with a knife, blood. Women in the ballroom, hiding behind the table. And then a small man, Peter Lorre, hanged on the lamp, a big lamp, luster. People around him, thirsty of blood. But then, suddenly, a Funker comes in. It was a mistake. War has not been declared. Not. No, not. Papst sah das Entsetzen genau vor sich. Wie alle nicht wussten, wie sie weitermachen sollten, jetzt, nachdem sie sich voreinander so entblößt hatten. Schnell steigt einer auf den Tisch und bindet den gehängten Lorre los. Und sogar der tut, als wäre nichts gewesen. Zögernd beginnt die Kapelle wieder zu spielen. Und für die Mehrzahl der Zuschauer ist es tatsächlich ein glückliches Ende. Nur für die kleine Minderheit, die alles begreift, ist es der blanke Schrecken. Great. Großartig. Jake, this is Will. Will Pabst, Europe's biggest director. Oh, I am so happy to finally meet you. I am also happy. Oh, after watching your, what was it? A Dracula. with the teeth, right? I couldn't sleep for weeks. Nosferatu. But this was also not my... So, do we have a deal on... A modern hero. A modern hero? No, no, no. I cannot do it. The script is so bad. Listen, it's a very, very awful... Die Schauspieler stünden aber bereit, sagte Bob. Das Drehbuch und der Hund seien bereit. Es gebe grünes Licht. Sogar die Kameraperson sei engagiert. What dog? Why is there a dog? What do you mean, dog? I never asked for a dog. I only asked because you talked about a dog. But this is... Anyway... Such a great meeting, Will. Yeah, such a great meeting. Best meeting ever. No! No! Sie sahen ihn an, als hätte sich vor ihnen etwas Unbegreifliches ereignet. Ein Wunder der Natur, ein Rätsel, wie die Welt es bisher nicht gesehen hatte. Listen. In Germany is Hitler. This is why I'm here. This is why everybody is here. War has been declared is about that. The ship is small, but the world is in the ship. Everyone will understand. I promise. Die beiden nickten. Und für eine schwindelerregende Sekunde hielt er es für möglich, dass er sie überzeugt hatte. Damals, als er die freudlose Gasse gedreht hatte, hatten ihm auch alle gesagt, dass man keinen Film machen konnte, der einfach im Alltag spiele. We hear you. Yeah, we understand you. Aber es sei nun mal auch so, dass A Modern Hero wirklich ein großartig, außergewöhnlich, erstaunlicher Film sein werde. Everybody at Warner thinks like that. Und danach, wenn er ein gewaltiger Erfolg geworden sei, werde man wohl auch die großartige Idee mit dem Schiff verfolgen. Really, really great. Great stuff, Will. Yeah. Will, we have a deal. We'll forward the documents to your staff, right? And so on. Papst nickte, ohne zu begreifen, was das heißen sollte, denn sie waren ja nicht einig. Und zudem wusste er auch nicht, von welchem Staff die Rede war. Er war ein Emigrant. Außer seiner Frau und seinem kleinen Sohn hatte er keine Leute. Is everything all right, Will? Nein. Nichts ist in Ordnung. Nichts. Der Gärtner hatte ja einmal die Namen all der Vogelgattungen aufgezählt, aber ihr Gedächtnis war nie gut gewesen. Normalerweise stand beim Drehen jemand mit einem Schild neben der Kamera, auf dem in großen Buchstaben ihr Text zu lesen war. Deshalb hatte sie sich einen gewissen fahrig suchenden Blick angewöhnt, der auf der Leinwand sehr geheimnisvoll aussah. Mon Papst, sagte sie und streckte den Arm aus. Papst nahm mit einer perfekten Geste ihre Hand und bückte sich zu einem angedeuteten Handkuss, ohne dass seine Lippen ihre Haut berührten. Greta. Jeder anderen würde ich sagen, sie werden immer schöner, aber nicht Ihnen. Nicht mir? Es wäre die platteste Feststellung, als wollte man Regen nass nennen oder die Nordsee kalt. Sie senkte den Kopf, als wollte sie sich bedanken, wofür es natürlich keinen Anlass gab, denn er hatte ja recht. Sie war die schönste Frau der Welt und jeder wusste es. Das war es auch, was ihr Leben so schwer machte. Ich höre, Sie haben einen neuen Film gedreht. A Modern Hero. Mhm. Wer spielt die Hauptrolle? Jean Moore. Warum haben Sie nicht mich gefragt, Mom Pap? Hätten Sie es in Erwägung gezogen? Ich kann doch Ihnen nichts abschlagen. Greta, nie hätte ich es gewagt, Ihnen so etwas anzubieten. Ein jämmerliches Drehbuch, ein armseliges Budget und der Produzent hat sich ständig eingemischt. Die Kameraeinstellungen hat er mir vorgeschrieben. Und dann auch noch Richard Bartlemess. Sie wissen, dass ich Schauspieler zu ihrer Größe führen kann, Greta. Haben Sie bei ihm auch schneller gekurbelt? Ja. Bei Bartlemess hilft weder Seelenarbeit noch Kurbel. Damals, an den ersten Drehtagen in Berlin, war Papst auf die Idee gekommen, den Kameramann immer dann, wenn ihr Gesicht zu sehen war, schneller kurbeln zu lassen. Ein regelrecht magischer Trick. Jeder dieser Zeitlupen-Großaufnahmen zeigte ein rätselhaftes, undurchdringlich vieldeutiges Mienenspiel, von dem man nicht den Blick lassen konnte. Bei ihren nächsten Filmen hatte sie es ebenso machen lassen. Warum lässt Papst sich zu so einem Film herab? Weil Papst ein Flüchtling ist. Greta, ich habe eine Idee. Reiche und arme Leute auf einem Ozeanschiff. Ein Salon, ein Orchester, edle Gesittung, Tee, Kuchen, Likörgläser. Aber plötzlich kommt ein Funkspruch. Der Krieg wurde erklärt. Sie wollen noch einen Kriegsfilm drehen? Nein. Und ja, aber doch nein. Denn der Funkspruch ist falsch. Und auf dem Schiff bricht dennoch Krieg aus. Die Passagiere kämpfen, Gruppen bilden und bewaffnen sich. Vielleicht gibt es sogar Tote. Aber dann stellt sich heraus, dass es nur ein Irrtum war. Eine Illusion. Und dann, Greta, das ist das Wichtigste. Müssen aber alle weitermachen mit der Schmierenkomödie der Zivilisation. Als wäre nichts gewesen. Das ist gut. Ja. Und? Wollen Sie? Es ist kein Film für mich. Wenn ich ihn drehe, ist das ein Film für Sie? Es ist ein Film für ein Ensemble. Ein Papstfilm. Kein Gabo-Film. Sie vertrauen Ihrem Entdecker nicht mehr. Die Entdeckung hat auch Sie groß gemacht. Und danach haben Sie Louis Brooks entdeckt, die Sie noch größer gemacht hat. Wollen Sie nicht Sie fragen? Es tat ihr leid, dass sie so mit ihm hatte sprechen müssen. Aber eines hatte die Erfahrung sie gelehrt. Regisseure akzeptierten kein sanftes Nein. Was schlicht und einfach daran lag, dass Menschen, die ein sanftes Nein akzeptierten, nie Regisseure hätten werden können. Ich schreibe eine Rolle für Sie. Eine feine Dame, die sich im vermeintlichen Krieg als wahnsinnig entpuppt, als blutrünstig und hochgefährlich. Wahnsinn, würden Sie gut spielen, Greta. Sie haben das nervöse Temperament. Sie stand auf und trat ans Fenster. Das Meer musste jetzt herrlich sein. Und theoretisch konnte sie es ja tun. Zum Strand fahren und sich von den Wellen hierhin und dorthin werfen lassen. Aber in Wirklichkeit ging es natürlich nicht. Menschen würden zusammenlaufen, Reporter mit Kameras auftauchen, die Zeitungen würden darüber schreiben, Gabo spotted on the beach. Vielleicht sollte man es wirklich tun. Greta? Vielleicht sollte sie Ja sagen zu seinem Film. Er konnte es wohl noch, er war älter als damals, aber alt war er noch nicht. Und es stimmte natürlich, dass sie ihm den Ruhm verdankte. Er hatte ihr damals beigebracht, wie man an einer Rolle arbeitete. Keine Gesten, hatte er gesagt. Denk nicht an die Kamera, denk am besten überhaupt nicht. Ich habe alles Notwendige schon getan, als ich dich besetzt habe. Das ist kein Film für mich. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ich fragen musste. Natürlich. In meiner Heimat herrscht die Hölle. Nur Schreie wie aus einem Albtraum dringen heraus. Und meine Mutter ist noch dort. Ich muss hier arbeiten, aber Modern Hero kommt nächsten Monat heraus und wird ein Misserfolg. Und danach bekomme ich keinen Fuß mehr auf den Boden. Das muss nicht sein. Haben Sie Dank für Ihre Zeit. Sie haben der Welt als Ganzes so viel geschenkt, dass kein Einzelner darüber hinaus noch Ansprüche an Sie haben dürfte. Ja. Eine Minute verging, dann sah sie ihn in Begleitung des Butlers den Garten durchqueren. Situationen wie diese hatten sie früher sehr aufgewühlt. Sie konnte sich vorstellen, wie es sein musste, Gott oder ein Erzengel zu sein und ständig die aus den Tiefen aufsteigenden Gebete zu spüren. Jedes für sich hätte man erfüllen können, aber eben weil es so viele waren, blieb einem nichts übrig, als alle zu ignorieren. Way over budget, it won't go well. They start shooting next week. Sie wollte mir noch das Rezept für Apfelstrudel schicken, aber jetzt schon seit 2 Monaten. Naja, bald gibt es Krieg, dann kommt keiner mehr raus. Frankreich wird verlieren, dann wird auch England erobert, Amerika mischt sich nicht. Sicher sprechen wir Deutsch, leider nur Deutsch. Elsa und Karl Schneider aus Salzburg. Angenehm, Kuno Krämer aus Bremen. Sind Sie auch Flüchtling? Ja, eher klassischer Auswanderer. Ich bin seit 10 Jahren in Los Angeles für General Electric. Unser Sohn ist beim Film. Er hat uns geholt, hat irgendwie das Geld aufgetrieben. Wie ist es denn jetzt in Deutschland? Mein Vater schreibt mir, die Nazis marschieren auf den Straßen. Wenn man nicht aufpasst, wird man verprügelt. Eine Kellnerin balancierte das Tablett am glitzernden Pool vorbei. Dann stieg sie mit ihren hohen Schuhen über ein Orchideenbeet. Noch einen Drink, Madam? Danke. Sie sind Tänzerin? Oh ja, sieht man das? Und Sie? Ich wollte mal Schauspielerin werden. Und vieles andere, dann habe ich geheiratet. Einen Regisseur. Wow, einen berühmten? Drüben, ja. Was hat er für Filme gemacht? Kennen Sie A Modern Hero? Nein. War hier im Kino, leider nur für ein Wochenende. Stars? Richard Barthelmess. Wer? Eben. Naja, Modern Hero war nicht schlecht. Mr. Cinnamon. Immer wieder hat man die Meisterschaft gemerkt. Für Momente. Ja, Fred, aber was nützt das? Schau, Trude, das hier ist eine andere Welt. Wer braucht Sachertorte, sage ich immer, wenn er täglich Mango haben kann? Was meinst du damit? Dass man hier sehr gut lebt, wenn man das Spiel lernt. Wir sind der Hölle entkommen. Eigentlich sollten wir uns den ganzen Tag freuen, aber stattdessen tun wir uns leid, weil wir Western drehen müssen, obwohl wir allergisch gegen Pferde sind. Trude, du musst deinem Mann helfen, damit er die Regeln lernt. Wo ist er überhaupt? Herr Papst, nicht wahr? Kuno Krämer aus Bremen. Ihr Film Der Schatz hat mir schlaflose Nächte gemacht. So ein reiches Werk. Ein deutsches Märchen. Sie sind ein Meister. Danke. Vielen Dank. Ein dunkler Maler sind Sie. Ein wirklicher Künstler der Träume. Ach, das war der alte Expressionismus. Ich habe danach ganz anders gearbeitet. Ich weiß. Ich kenne alles von Ihnen. Werden Sie jetzt hier drehen? Ich weiß nicht. Ich habe wieder ein Angebot aus Frankreich. Ich gehe vielleicht zurück. In diesen Zeiten weiß ja keiner, was ihm blüht, oder? Bleiben Sie nicht hier. Sie sehen doch, wie es ist. Was können Sie hier schon ausrichten? Was schlagen Sie vor? Soll ich ins Reich zurück? Man würde Sie mit offenen Armen empfangen. Sie könnten tun, was Sie möchten, jeden Film machen. Solange es Nazi-Propaganda wäre. Eben nicht. Das ist ein Missverständnis. Gott, sind Sie naiv. Haben Sie eine Ahnung, was in Deutschland vor sich geht? Habe ich. Und ich wiederhole, mit offenen Armen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe. Deutschland braucht Sie. Und unsere Regierung ist pragmatischer, als man oft vermutet. Sie sind ein großer Künstler. Und Sie sind kein Jude. Und Sie haben sich schon zuvor, verzeihen Sie, Maestro, aber ich spreche es jetzt einfach aus. Sie haben sich ja auch in Ihrer bisherigen Arbeit nicht als völlig kompromisslos gezeigt. Wie bitte? Skandal um Eva oder die Herren von Atlantis. Waren diese Filme wirklich Ihrer würdig? Solche Kompromisse müssten Sie nicht mehr machen, wenn Sie zurückkehren. Ach, ist das nur Ihre Meinung? Das ist nicht nur meine Meinung. Verschwinden Sie. Oder ich schreie. Ich rufe alle zusammen. Und was wollen Sie allen sagen? Dass ich zu Ihnen gesagt habe, wie gern ich wieder einen deutschen Film von Ihnen sehe? Ich schlage Ihnen in die Fresse, Sie Schwein! Nicht nötig. Es ist ja alles gesagt. Ich bin schon auf dem Weg. Krämer wandte sich ab und ging schnell davon. Er hörte Papst noch etwas sagen, aber er blieb nicht stehen. Die Nachricht war übermittelt. Die Aufgabe erfüllt. Trude, du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Was denn? Gehen wir? Ja, gehen wir. Na komm schon. Sometimes. Die Kellnerin des kleinen Diners riss ein Stück Papier aus dem Block. Louis nahm es, kritzelte ein Autogramm darauf, gab es zurück. Thank you so much. Ich habe Greta Garbo geschrieben. Aber unleserlich. Du bist besser als sie. Niemand ist besser. Du warst sicher bei ihr, bevor du zu mir gekommen bist? Das ist etwas anderes. Hätte irgendetwas anderes funktioniert, du hättest nicht mich angerufen, Mr. Papst. Das wissen wir beide. Warum hätte ich nicht? Weil du Angst hast. Erstens davor, dass ich dein Leben ruinieren könnte. Dass ich aufstehe und sage, komm, wir gehen. Ab jetzt lebst du bei mir und tust, was ich dir befehle. Denn das würdest du tun. Was ist das Zweite, Louise? Wovor habe ich noch Angst? Dass ich genau das nicht sage. Dass du mich nie wieder siehst. Ich habe nämlich dein Leben schon zerstört. In einer einzigen Nacht habe ich es kaputt gemacht. Dein schönes, geordnetes Leben. Eine magnetische Kraft ging von ihr aus. So war es vom ersten Tag an gewesen. Und an jedem Drehtag hatte er sich von Neuem gesagt, dass er es ignorieren musste. Es hatte nichts mit ihm zu tun. Seine Aufgabe war, ihre Magie aufs Zelluloid zu bannen. Sie war nicht für ihn da, sondern für alle. Denkst du wirklich, ich habe mich danach gesehnt, dass Mr. Papst seine arme Trudy verlässt und mit mir in eine Wohnung nach Charlottenburg zieht? Oder ins Marais oder Notting Hill. Ja, aber du wärst immer dabei gewesen, oder? Your coffee, sir. Thank you so much. Wie konntest du dir das antun? Ich finde, ein bisschen Dankbarkeit wäre angebracht. Man muss das Leben leicht nehmen, Mr. Papst. Es dauert nicht lang. Und wenn es schief geht, ist gar nicht so viel verloren. Und jeder Spaß, den man hat, jeder schöne Tag, jeder... Mann. Ja, jeder Mann. Und jede Frau, jeder, der sich mit dir nackt auszieht und unter eine Bettdecke legt und die Freude macht und dich kurz gern hat, ist ein Glück, das man feiern muss. Und dann geht man weiter, sonst wird es langweilig. Du bist wirklich Wedekinds, Lulu. Weißt du noch, wie Kortner mich gehasst hat? Das war, weil er mich so anziehend fand und es doch nicht wollte. Und ich ihm gesagt habe, er soll nicht mal davon träumen. Das wusste ich doch. Ich habe ihm die Rolle nur gegeben, weil er dich hassen würde und weil man das so stark sehen würde im Film. Sonst weiß ich wenig. Aber wie man Filme macht, das weiß ich. Und jetzt willst du wieder einen mit mir machen. Am besten einen mit dir und der Gabo. Ich habe eine Idee zu einem Film, der auf einem Dampfer spielt. Plötzlich erfährt man, dass der Krieg... Ich habe eigentlich genug davon. Man muss so früh aufstehen, wird stundenlang geschminkt, dann sagt man den gleichen Satz immer und immer wieder und dann... wartet man 3 Stunden in seinem Wohnwagen. Das ist doch kein Leben. Ich dachte, du brauchst Geld. Na, und wie? Dann brauchst du doch auch Arbeit. Aber die kommt doch sicher nicht von dir. Wenn sie dir überhaupt noch mal einen Film geben, dann doch nicht einen, den du dir aussuchen kannst. Und wenn der auch ein Misserfolg wird, dann ist es ganz schnell aus mit dem amerikanischen Traum. Baby. Baby? Gott. Und jetzt schaut er auch noch so dichterisch. Das meine ich. Wie soll man denn mit einem Mann leben, der einen so anglotzt? Die Pancakes dauern zu lang. Iss meine Portion mit, dann geht es dir gleich besser. Man denkt immer, die Verzweiflung tötet einen. Aber etwas Ahornsirup und das Leben sieht ganz anders aus. Eine lange Zeit saß er reglos. Ob er sie je wiedersehen würde? Allein die Frage war kaum auszuhalten. Mister, your pancakes. Thank you. Und wieder einmal hatte sie recht gehabt. Er würde die Verzweiflung nie überwinden. Aber die Pancakes schmeckten vortrefflich und der Sirup war süß und kraftvoll. Er musste Filme drehen. Nichts anderes wollte er. Nichts war wichtiger. Aber was auch passieren würde... So dachte Papst, während er mit der Zigarette im Mund in einem Liegestuhl auf dem Deck der ersten Klasse lag. Einen Film auf einem Gletscher werde ich nie wieder machen. 7 Jahre war es her, aber noch immer geschah es, dass er aus dem Halbschlaf fuhr, weil sich unter ihm der Abgrund geöffnet hatte. Dann war er wieder dort gewesen, auf dem Steilhang festgebunden, während ihm der Wind ins Gesicht peitschte und Fräulein Riefenstahl sich bemühte, eine Schauspielerin zu sein. Er hätte all das kommen sehen müssen, als ihm Arnold Funk vorgeschlagen hatte, gemeinsam Regie zu führen. Ich mach die Berge und du die Gesichter. Nach einer langen Nacht hatte Papst sich entschlossen, das Angebot anzunehmen. Und zwar nicht nur des Geldes wegen, sondern auch wegen Fritz Lang. Lang bereitete in Babelsberg den teuersten Film aller Zeiten vor. Er hatte Papst selbst durch die künstliche Stadt geführt. Riesige Gebäude türmten sich und wurden von Spiegeln noch weiter vergrößert. Sein Monokel vor dem Auge hatte Lang von Effekten gesprochen, wie noch keiner sie gesehen habe. Autos der Zukunft, Bahnen auf aberwitzig hohen Brücken, ein Maschinenmensch, der sich in eine Frau verwandelte. Selbst wenn er nur die Hälfte davon umsetzen würde, was sehr unwahrscheinlich war, denn was Lang wollte, das geschah, dann würde für eine ganze Weile niemand ihm etwas entgegensetzen können. Außer eben Berge. Stuart, Kuchen, Sandwich, Obstsalat. Sie haben alles? Das Schiff ist leer. Voll wird es auf dem Rückweg. Alle wollen nach Amerika, niemand möchte zurück. Sie drehen wieder in Frankreich, Monsieur Papst? Papst schwieg einen Moment und erfreute sich des Umstands, dass man ihn auf französischen Schiffen erkannte. So wie er unter Europäern war, war er wieder jemand. Der Film heißt Mademoiselle Docteur. Wer spielt mit? Dieter Parlow und Pierre Blanchard. Ah. Nun gut, dachte Papst, der Mann kannte sie also nicht. Aber er würde ihnen das Handwerk schon beibringen. Er hatte ja sogar Fräulein Riefenstahl fast zu einer Schauspielerin gemacht. Hallo. Regisseur war alles in allem ein seltsamer Beruf. Man war ein Künstler, aber man schuf nichts, sondern man dirigierte die, die etwas schufen. Schriftsteller, Maler und Komponisten brauchten nur Papier und allenfalls Farbe. Aber ein Regisseur brauchte eine Hundertschaft Leute und ein Studio und Maschinen und sehr viel Elektrizität. All das musste bezahlt werden. Also brauchte man immer auch jemanden, der einem viel Geld anvertraute. Und deswegen drehte man nur selten Filme. Den Rest der Zeit redete man auf Leute ein und ging Mittagessen und schrieb Briefe und versuchte, irgendjemanden zu überzeugen. Und immer wieder fragte man sich insgeheim, wann wohl all die Leute, die an einem Film zusammenarbeiteten, darauf kommen würden, dass sie es auch ohne Regisseur tun konnten, wenn sie sich nur einigten. So, wir haben 123. Ah, hier. Ich bin's, Trude. Trude und Jakob saßen auf dem Sofa. Der Kopf des Jungen auf ihrer Schulter, seine Augen geschlossen. Groß und herrlich. Ein lichter Punkt erschien am Horizont zwischen der dunklen Flut und der Bläue des Himmels. Ein Fernrohr her, rief John. Früher habe ich immer darüber nachgedacht, den Schlemihl zu verfilmen, aber dann kam der Expressionismus aus der Mode und ich bin... Jakob schläft. Papst sah sie an und war beinahe glücklich. Er hätte sie sofort verlassen, wenn Luis ihn genommen hätte. Aber da Luis ihn nicht wollte, blieb er und liebte sie sehr und wusste, dass es so besser war. Wie gut, dachte er, dass auch der nächste Mensch nicht sehen konnte, was in einem vorging. Was ist? Du hast gerade ausgesehen, als ob... Was? Monsieur Papst, die Telegrammprüfung. Moment bitte, ich komme. Der Steward reichte ihr zwei gefaltete Papierstücke auf einem Silberteller. Na, geben Sie her. Es geschah nicht selten, dass mehrere Telegramme zur gleichen Zeit kamen. Der Bordfunker durfte nur eine Stunde am Tag private Nachrichten für die Passagiere empfangen. Vielen Dank, thank you. Papst beobachtete sie mit einer Mischung aus Grauen, Sorge und Gelassenheit. Denn immerhin waren sie ja alle drei hier am Leben, also wie schlimm konnte es sein? Außer natürlich, es ging um die Gesundheit seiner Mutter, daheim in Österreich. Also nicht, Mama. Dein Film. Er wurde abgesagt. Pathé schreibt, dass der andere Produzent ausgestiegen ist. Papst ging zum Schränkchen mit den Flaschen und schenkte Wodka ein. Er hatte ihre Reaktion falsch verstanden. Trude hatte nicht gelacht. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Aber das ist doch nicht so schlimm. Es ist vielleicht sogar gut. Es gibt so viele Möglichkeiten in Frankreich. Sie wollen, dass ich Le Drame de Shanghai mache. Jetzt ist diese alberne Komödie aus dem Weg. Es ist vielleicht ein Glück. Außer wenn es Krieg gibt. Gott, wo ist das andere? Was? Das andere Telegramm. Sie starrten auf den Teppich. Dort lag es. Wieder kam sie ihm zuvor, öffnete es und las. Und? Es ist von deiner Mutter. Adam Gross und Maria Cornetti waren schon im Bois de la Bière, als Ilse hereinkam. Daheim hatte sie Gross nie ausstehen können. Er war intrigant und prätentiös auf der Bühne. Aber jetzt, da sie alle in Paris festsaßen, sah das schon wieder ganz anders aus. Ilse, ach du lebst. Adam. Lass dich doch umarmen. Ach, und sie auch gleich mit, Frau Cornetti. Aber ja doch, wenn es sein muss. Vor Freude umarmte Ilse also sogar die Cornetti, die noch knochiger geworden war. Wer in dieser Stadt brauchte schon eine alte Hamburger Filmkritikerin, die nicht einmal Französisch sprach? Na, ich habe ja doch ziemlich Glück gehabt. Eine Madame aus dem 3. Arrondissement hat mich für Deutschstunden engagiert. Dauernd will sie was über Goethe wissen. Ich sag nur, erstaunlich, wie erfinderisch die Not macht. Guten Abend zusammen. Hallo. Zuck, die Runde geht auf meine Wenigkeit. Der Schriftsteller Karl Zuckmeier kam herein, in Begleitung eines hageren Männchens und einer großen Frau. Alle drei sahen mit den typisch geistesabwesenden Blicken der Flüchtlinge um sich. Man ist nie ganz dort, wo man sich befindet. Alles, was einen umgibt, erscheint wie eine schlampig gebaute Kulisse, die einzuprägen sich nicht lohnt. Mensch, Zuck! Ilse, wie schön. Hertha Pauli und Walter Merin auf der Durchreise. Durchreise? Ich habe eine Chance, in die Schweiz zu kommen. Sie mögen dort aber keine Juden. Deutsche Flüchtlinge dürfen da gar nicht veröffentlichen. Der Grund ist, dass sie besser schreiben als die Schweizer. Die Regierung hält das für eine Tatsache. Nicht so unrecht. Es sei denn, sie heißen Thomas Mann. Für den hat man eine Ausnahme gemacht. Ich dachte, Mann ist in Amerika. Nein, er ist in Südfrankreich. Schreibt mir Werfel, der im gleichen Dorf ist. Aber wenn es eine Weile sprachen sie von den über die Welt verstreuten Freunden. Und dann erst, weil sie jetzt genug getrunken hatten, um es auszuhalten, sprachen sie auch von den Toten. Erich Mühsam, im Lager zu Tode geprügelt wie Ossietzky. Tucholsky, der in Schweden Gift getrunken hatte. Kästner, der zwar noch lebte, aber aus irgendeinem Grund in Berlin geblieben war. Wer ist denn das? Der Papst. Der Papst? Wer nicht der Heilige Vater, der Regisseur. Warte, GW, das ist Ilse Hochfeld vom Schiller-Theater. Aber ich kenne sie doch. Ich habe sie in Verbrecher gesehen. Ja. Wissen Sie eigentlich, wo Ferdinand Bruckner jetzt ist? In Amerika. Er hat's geschafft. Papst schien diese Antwort zu missfallen. Er wandte sich abrupt ab und begann mit Zuck über eine Filmidee zu reden, die sie einmal gehabt hatten und aus der offenbar nichts geworden war. Weißt du, was ich nicht glauben kann, Maria? Was denn? Dass der Mann, der Wedekind und Brecht auf die Leinwand gebracht hat, einfach hier im Bois de la Pierre sitzt. Ich meine, warum ist der denn noch hier und dreht nicht einfach Filme in Hollywood? Na, Herr Papst, versuchen Sie auch in die USA zu kommen? Da waren wir schon. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ja, es muss ein Witz sein. Es war sehr schwer drüben. Ich bekam das schlechteste Drehbuch. Ich konnte mir die Schauspieler nicht aussuchen. Beim Drehen mischte sich immer ein Mann vom Studio ein. Und dann hatte ich nicht einmal das Recht. Man kann auch Bauer werden. Was meinst du, Zuck? Na, man pachtet eine Hütte, baut Mais an oder Hafer. Mais! Überlebt irgendwie. So schwer kann das nicht sein. Also ich bin Asphaltliterat, ich baue bestimmt nichts an. Ja, das glaube ich auch, Walter. Wir gehen auch wieder zurück nach Amerika. Greta Garbo oder Louis Brooks werden helfen. Ich habe Projekte, die Sie nicht ablehnen können. Aber während er einmal mehr seine Idee beschrieb, hörte Ilse schon nicht mehr zu. Stattdessen beobachtete sie seine Frau, die blass geworden war und da saß, wie in sich selbst zurückgestoßen. Für einen Moment lächelte sie, als versuche sie gute Miene zu etwas Schrecklichem zu machen. Dann war es soweit. Ilse bestellte noch einmal Wein für alle und weil sich dann ohnehin alles gleichgültig anfühlte, fragte sie Papst, warum er ihr nie eine Rolle gegeben habe. Na, sagen Sie schon. Ich bedauere, aber habe eben nichts Geeignetes anzubieten gehabt. Für Ihre spezifische Begabung. Ach, vielen Dank. Verstehe. Hm. Wann geht's denn zurück nach New York? Ist Ihre Überfahrt schon gebucht? Ah, das ist noch... Wir haben leider vorher noch einiges zu erledigen. Geld abheben für die Reise in Basel. Und meine Schwiegermutter müssen wir besuchen in der Steiermark. Ihr geht es nicht gut. Es ist ja vermutlich ein Abschied für immer. Jeder Tag ist inzwischen ein Abschied. Und jeder Abschied ist für immer. Das ist das Wesen der Zeit, wenn man älter als 30 ist. Also mit Leuten die Wendung wie das Wesen der Zeit gebrauchen, sollte man auch nur sprechen, wenn es eh nicht vermeiden ist. Zuck, sag mal, trommelst du aus Zustimmung oder einfach wieder nur so? Entschuldigung, Sie haben jetzt nicht Steiermark gesagt. Hm? Die Steiermark ist in Österreich. Ja. Sie fahren in die Ostmark? Der Ort heißt Tilmitsch, ein kleines Dorf. Dort haben wir ein Haus, eine Art Haus, ein Anwesen. Dort ist Wilhelms Mutter. Bitte, Herr Papst, als Sie von meiner spezifischen Begabung sprachen, was genau... Aber du kannst doch nicht nach Österreich! Bist du irre? Meine Mutter schreibt, ich soll sofort kommen. Was würdest du tun? Aber Sie sind doch Jude. Bin ich nicht. Ich habe nicht einmal Juden in der Familie. Das Pack hat nicht den geringsten Vorwand, mich zu behelligen. Als bräuchte sein Vorwand. Wir reisen ein und gleich wieder aus. Wir nehmen das nächste Schiff nach New York. Wir sehen uns drüben wieder. Das Gespräch stockte. Es war einer jener Momente, in denen alles gesagt scheint, in denen es einem plötzlich vorkommt, als wäre die Gegenwart aufgebraucht und nichts mehr übrig als drohende Zukunft. Und sie wussten, dass sie, die einander kaum kannten und die der Zufall zusammengewürfelt hatte, nie mehr in dieser Runde zusammenkommen würden. Einige von ihnen würden Glück haben und die anderen würden untergehen. Herr Papst, dürfte ich noch was fragen? Als Sie vorhin von meiner spezifischen Begabung gesprochen... Ich weiß nicht, ich bedauere, entschuldigen Sie bitte sehr. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, mein Mann ist ein bisschen unpässlich. Der Wein. Ja, dann. Nichts für ungut. Und so kam es. Zuck wurde Bauer in Vermont. Wilhelm und Gertrude Papst fuhren ins Reich. Walter Mehring und Hertha Pauli schafften es nach Amerika. Und Adam Groß erschoss sich in Marseille, als sein Transitvisum abgelaufen war. Während Ilse Hochfeld gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und seiner neuen Frau noch den Marsch über die Pyrenäen schaffte und in einem spanischen Lager interniert blieb bis zum Ende des Kriegs. Danach ging sie zurück und spielte Nebenrollen am Bremer Stadttheater. Maria Cornetti, dünner als je und nicht mehr rauchend, weil ihr die Zigarren ausgegangen waren, wurde aufgegriffen, als sie sich bei Cabriès in einem Heuschober versteckte. In einem Viehwaggon brachte man sie in den Osten und vergaste sie in Majdanek. Lichtspiel, Hörspielserie nach dem Roman von Daniel Kehlmann, Folge 1. Mit Thomas Leubel, Valerie Ceplanova, Antonia Bill, Erwin Leder, Anton Rattinger und vielen anderen. Erzähler Michael Kranz. Komposition Markus Lehmann-Horn. Bearbeitung und Regie Sebastian Stern. Produktion Deutschlandfunk 2026.